Wüstenpiraten. Die Fellfreunde ließen an diesem Morgen Drachen steigen. Das sieht gut aus. Dabei wechselten sie sich regelmäßig ab. Jetzt bin ich dran. Marshall wollte Chase die Schnur abnehmen, aber der Wind wehte ihm ein Blatt mitten ins Gesicht. Er stolperte und stieß gegen den kleinen Polizeihund, der dabei die Schnur verlor. Der Papierdrache landete im Baum. Oh. Tut mir leid, unser Drachen muss gerettet werden. Lachend griff Ryder nach seinem Pawpad. Hey, ein Anruf von Herrn Drachen. Wie bitte? Sie hängen in einem Baum fest? Keine Sorge. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bürgermeisterin Gutherz war unterdessen mit Julia, Julius und Alex unterwegs in die Wüste. Hallo! Willkommen auf der Wildwest-Ranch. Wie schön, dass Sie uns besuchen. Danke, dass Sie uns eingeladen haben, Herr und Frau Siegelohr. Ja, total spannend. Wir freuen uns riesig auf unsere Wüstenplanwagenfahrt. Ja, wir auch. Herr Segelohr hat eine Erfindung gemacht, die er uns vorstellen will. Das müssen Sie sehen. Einen automatischen Melonenschäler. Oh, Kinder, wir kommen gleich wieder. Ihr könnt so lange hier spielen. Die Bürgermeisterin folgte Herrn und Frau Segelohr ins Haus. Neugierig sahen Julia, Julius und Alex sich um. Seht mal, was hier alles ist. Cool. Alex stürmte auf einen großen Karton zu. Hey, dieser Karton sieht wie eine Schatzkiste aus. Das stimmt. Los, spielen wir Piraten. Oh ja, aber wir brauchen ein Piratenschiff. Oh. Alex' Blick fiel auf den Planwagen, der an der Seite stand, und er kletterte hinauf. Beim Klabautermann. Wir nehmen das hier als Schiff. Ja, und vielleicht nehmen wir das als Segel. Julia hob eine blaue Plane auf. Und das nehmen wir als Mast. Und Julius eine lange Stange. Gute Idee, Piraten. Los, bauen wir uns ein schönes Segelschiff. Gemeinsam befestigten sie die Stange auf dem Wagen, machten die Plane daran fest und bastelten sich drei Piratenhüte. Ahoi, Piratin Julia. Wir setzen jetzt die Segel. Ein Moment, Kapitän Alex. Ich will noch eine Schatzkarte malen. Cool. Ich meine, arrr. Ja, und wir begrüßen an Bord unseren eigenen Huhn-Papagei. Henry Aretta. Schnell kletterten alle an Bord. Wir sind Piraten und legen jetzt zu. Eine Windböe erfasste das Segel und pustete das Planwagenschiff vor sich her. Unser Piratenschiff fährt. Genial. Ja. Dass sie dabei ihre Schatzkarte verloren, bemerkten die Kinder nicht. Kinder? Na, habt ihr Spaß? Bürgermeisterin Gutherz war ziemlich verwundert, als sie nach den dreien sehen wollte. Kinder? Henrietta? Herr Jemini, wo sind Sie? Ich informiere Ryder. Ryder stand mit den Fellfreunden unter dem Baum vor der Zentrale, vor dem die Hunde immer noch mit dem Drachen beschäftigt waren und sich nun gegenseitig auf den Rücken hüpften. Eine Fellfreunde-Pyramide. Also Sky, schnapp dir den Drachenschweif. Ich heb jetzt ab und der Drachen kommt runter. Und genauso geschah es auch. Schöner Sprung. Toll. Ryder zog sein Pawpad aus der Tasche. Frau Bürgermeisterin, stimmt was nicht? Ja und ob. Die Kinder und mein Handtaschenhuhn haben sich in der Wüste verirrt. Oh nein, keine Sorge. Keine Wüste zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Der Paw Patroller stand neben der Einsatzzentrale und alle flitzten sofort los. Nur Marshall verhedderte sich in dem Schwanz des Drachen, hob ab und wehte den anderen hinterher. Vorsicht, Marshall! Achtung, ich komme! Jetzt weiß ich, wie ein Drachen sich fühlt, wenn er abstürzt. Schnell sprangen die Hunde die Rampe hinauf, schlüpften in ihre Einsatzanzüge und flitzten dann nach vorn, wo Ryder schon auf sie wartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Nächster Stopp, die Wüste. Motor starten, Robohund. Der Paw Patroller setzte sich in Bewegung und Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Also, Fellfreunde. Julia, Julius, Alex und Henrietta haben sich bei der Wild West Ranch in der Wüste verirrt. Oh nein! Wir müssen sie finden. Das werden wir auch. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du suchst mit deinem Hubschrauber aus der Luft nach den Kindern. Ja, ich bin der Flughund. Die Wüste ist so groß, da brauche ich auf alle Fälle zwei Sucher am Himmel. Also Chase, Du hältst mit deiner Kamera nach ihnen Ausschau. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder Squad stand auf einer kleinen Rampe, die nun seitlich herausgeschwenkt wurde. Chase dagegen stürmte zu seinem Einsatzfahrzeug am Ende der rollenden Einsatzzentrale. Und Sky sprang in ihren Hubschrauber, der oben auf dem Dach parkte. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zur Wild West Ranch. Ryder, wie gut, dass ihr da seid. Die Kinder sind spurlos verschwunden. Und ich habe vergessen, Henriettas Schnabel mit Sonnenmilch einzucremen. Wir finden sie. Sky, hast du schon was entdeckt? Nein, noch nicht, Ryder. Tut mir leid. Chase, schick deine Kamera los. Wird gemacht. Kamera. Der Polizeihund startete seine Spionkamera, die mit einem Bildschirm verbunden war. Auf diesem konnte Chase alles sehen, was die Kamera sah. Ich suche nach Hinweisen, in welche Richtung sie gelaufen sind. Moment mal, wo ist mein Wagen? Das Planwagenschiff war auf Schatzsuche. Segeln auf dem Wüstenmeer, Seemann, da sind wir. Und wenn wir einen Schatz finden, durch drei teilen wir. Ich meine vier. Entschuldige, Henry, Etta. Sie kamen an einem riesigen grünen Kaktus vorbei. Ahoi, Stachelriese. Weißt du, wo wir den Piratenschatz finden? Das wusste der Kaktus nicht. Auch wenn Alex ihm seinen Piratenhut auf den Kopf warf. Wow! Aber der Wind trieb das Planwagenschiff bereits weiter. Wiedersehen, Stachelpirat. Der Schatzsucher geht, wohin der Wind ihn weht. Juhu! Auf der Ranch war die Suche nach Julia, Julius und Alex in vollem Gange. Hast du sie schon entdeckt? Nein, bis jetzt. Keine Spur von ihnen. Ryder hob ein Blatt vom Boden auf. Was ist das? Die Schatzkarte. Das ist bestimmt von den Kindern. Ein Schatzsucheplan. Und der sieht genauso aus wie mein Wagen. Mit einem Segel. Tja, dann spielen sie wahrscheinlich Piraten. Jetzt war Ryder alles klar. Der Wind hat sie in die Wüste geweht. Herr Jemini, und wohin? Ryder, ich habe gerade Wagenspuren gefunden. Sehr gut. Sie werden uns zu ihnen führen. Oder auch nicht. Sie hören plötzlich auf. Bestimmt hat der Wind sie verweht. Gut, wir bauen uns einfach auch ein Wüstenschiff. Dann weht der Wind uns in dieselbe Richtung. So können wir ihnen folgen. Auch der Paw Patroller mit den anderen Fellfreunden erreichte nun die Ranch. Gut, dass du kommst, Robohund. Zuma, wir brauchen dein Luftkissenboot. Rocky, du kommst mit deinem Werkzeug. Sofort öffnete sich die Rampe. Rocky rockt! Ab ins Wasser! In die Wüste? Schnell befestigte Rocky ein längliches Tuch an Zumas Luftkissenboot. Der Windsack zeigt uns, in welche Richtung der Wind weht. Oh, sehr schlau, Rocky. Und wenn wir die Windrichtung kennen, sucht Zuma mit dem Luftkissenboot nach den Kindern und Henrietta. Es geht los in diese Richtung. Das Planwagenschiff hatte unterdessen die Schlucht erreicht. Dort war es ziemlich steinig, aber auch sehr spannend. Achtung, rechte Seite, eine Seeschlange. Die Schlange schaute den Freunden verdutzt nach und ein kleines Erdhörnchen verschwand erschrocken in dem staubigen Boden. Seht mal, eine Wüstenmeerjungfrau. Doch plötzlich wehte der Wind das Wagenschiff auf einen kleinen Felsen hinauf. Oh oh, wir stecken fest. Und es gab noch ein Problem. Weiß jemand den Weg zurück zur Ranch? Wahrscheinlich meinst du zum Hafen. Egal, wie wir es nennen. Wo ist es? Die drei waren völlig ratlos. Doch die Helfer auf vier Pfoten waren ihnen bereits dicht auf den Fersen. Sieh mal, unsere Piraten waren hier. Zuma hatte den Papierhut entdeckt, der immer noch oben auf dem Kaktus thronte. Sehr gut, Kapitän Zuma. Die vier sind hier vorbeigekommen. Und wie ging es jetzt weiter? Unser Windsack zeigt in Richtung Schlucht. Wo Alex gerade auf einen hohen Felsen schräg hinter ihnen zeigte. Hey, so finden wir den Weg zurück zur Ranch. Wenn wir da raufklettern, dann können wir ganz weit sehen. Wie aus einem Adlernest. Dann wissen wir, wie wir nach Hause kommen. Ich meine, in unseren Hafen. Arr! Aber wie sollen wir da raufkommen? Der Felsen war nämlich wirklich sehr hoch und der Wind frischte auf. Oh nein, das Segel! Haltet euch alle an dem Segel fest, klar? Und du krallst dich an mir fest, Henry, Etta. Genau so machten sie es. Der Wind wird Das Segel riss vom Mast ab. Der Wind nahm es mit sich in die Luft und wehte die Kinder hinauf auf den hohen Felsen. Hey! Juhu! Wir haben es geschafft! Oh je, das Adlernest ist höher, als ich dachte. Und es wackelte. Oh oh, wie kommen wir wieder runter? Keine Ahnung, was heißt Hilfe auf Piratisch? Doch die Paw Patrol war bereits ganz in der Nähe. Ryder, da steht ihr Schiffswrack. Hilfe! Und da ist die Besatzung. Hilfe! Wow, wie sind sie da raufgekommen und wie wollen wir sie wieder runterholen? Sky, komm so schnell du kannst. Drei Landpiraten und ein Huhn warten auf Luftrettung. Beeil dich bitte. Alles klar, schon unterwegs. Sky steuerte ihren Hubschrauber genau über den hohen Felsen. Sky, hebe einen Piraten nach dem anderen runter. Sofort aktivierte der Flughund den Rettungsgurt. Es geht los. Julia, du bist die Erste. Hui. Vorsichtig setzte Sky das Mädchen auf dem Boden ab. Das hast du gut gemacht. Aber beeil dich, der Wind wird stärker. Julius, du bist dran. Auch der war bald darauf in Sicherheit. Hui. Jetzt fehlten nur noch Alex und das Huhn. Ich weiß, Henrietta, mir ist auch ganz mulmig, aber das wird schon. Doch es wurde immer windiger. Ryder, der Wind ist so heftig, dass der Felsen wackelt. Ja, du hast recht. Du musst Abstand halten. Chase, wir brauchen deine Seilrutsche. Ziele auf den großen Felsen hinter Alex. Wird gemacht. Seilrutsche. Im Nu war das Seil gespannt und Chase auf dem Weg hinauf zu Alex. Na, bist du bereit für eine Rutschfahrt? Henrietta und ich, wir können es kaum erwarten. Henrietta hüpfte auf den Kopf des Polizeihundes und auch Alex machte sich bereit. Und ab geht's. Ahoi, Kameraden. Alex hatte riesigen Spaß an der Rutschpartie. Also, Freunde, ich fand das noch viel spannender als eine Schatzsuche. Ja. Das war riesig. Trotzdem waren alle froh, als sie die Wild West Ranch erreichten. Wie sieht's aus? Möchten die Piraten Melone? Ja! Wüstenschatz suchen machten nämlich hungrig. Ryder, danke, dass du sie wieder heil nach Hause gebracht hast. Kein Problem. Sie wissen ja, Frau Bürgermeisterin, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Arr-Ruf reicht. Arr!